Kapitel 11. Nur die Fassade steht noch. Wie René Benko die Zinswende verschläft und Investoren unruhig werden. Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, EZB, hat von ihrem Eckbüro im 40. Stock des Frankfurter EZB-Turms einen unschlagbaren Blick auf Deutschland und seine Wirtschaft. Frankfurt liegt ihr zu Füßen mit seinen Banken, und wenn sie ihren Blick Richtung Süden wendet zu den Schornsteinen von Merck in Darmstadt, dann kann sie auch Teile des industriellen Kerns der Republik erahnen. Dank ihrer 5000 meist hochqualifizierten Beschäftigten allein in Frankfurt kennt Lagarde nicht nur das Panorama, sie müsste auch jederzeit über die Analysekraft zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage verfügen. Im Jahr 2022 allerdings verschläft Lagarde den richtigen Zeitpunkt, um nach vielen Jahren der Nullzinspolitik die Wende einzuleiten. Kaum hatte Russlands Diktator Wladimir Putin im Februar 2022 seinen Truppen den Befehl gegeben, die Ukraine zu überfallen, stiegen die Energiepreise rasant an. Die Inflation in Deutschland schnellt im März auf 5,9%, um im November des Jahres mit 8,7% ihren Höhepunkt zu erreichen. Längst treiben nicht nur Gas, Benzin und Stromkosten die Preise. Auch Lebensmittel, industrielle Vorprodukte, ja eigentlich fast alles wird unablässig teurer. Erst im Juli 2022 reagiert Lagarde mit einer Erhöhung der Leitzinsen auf 0,5%. Dann aber umso konsequenter. Im schnellen Takt folgt bis September 2023 ein Zinsschritt nach dem anderen und der Anstieg stoppt erst bei 4,5%, womit die Refinanzierung für die Banken sehr viel teurer wird und sie das umgehend an ihre Kunden weitergeben. Vor allem die Immobilienbranche ist hart getroffen, denn sie arbeitet stark mit Fremdkapital, wie auch die meisten privaten Hausbauer. Eine Erhöhung der Zinsen um nur einen Prozentpunkt macht den Kredit in der Regel um mehr als 10% teurer, weil die Tilgungsraten geringer ausfallen. Durch die gestiegenen Kreditkosten können sich professionelle Investoren wie Privatleute weniger leisten. Die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen sinkt. Rasant fallen parallel dazu die Immobilienpreise und damit auch die Werte, mit denen die Immobilien in der Bilanz stehen. Wer also wie die Signa mit dem Bau und der Vermietung von Immobilien sein Geld verdient, für den wird der Spielraum immer kleiner. Man kann sich das so wie Edgar Allan Poes Erzählung »Die Grube und das Pendel« vorstellen, in der die Wände sich aufeinander zubewegen und den Gefangenen zu erdrücken drohen. Eine Horrorgeschichte. Der Zinsschock, den Lagarde und ihr Direktorium auslösen, lässt sich am Aktienkurs des größten deutschen Immobilienkonzerns Vonovia ablesen. Erreicht er am 18. August 2021 seinen Höchststand mit 60,08 Euro, so geht es bis zum 24. März 2023 runter auf 16,58 Euro. Die Marktkapitalisierung verringert sich also nahezu um drei Viertel, obwohl die Nachfrage nach Vonovia-Wohnungen ungebrochen ist. Vonovia-Chef Rolf Buch reagiert 2022, um noch Schlimmeres zu verhindern, und reduziert drastisch die Investitionen. 2023 und 2024 verkauft er tausende Wohnungen und steckt die eingenommenen Milliarden umgehend in die Schuldenreduzierung. Deutschlands größter Vermieter von Handelsgeschäften, die Hamburger ECE-Gruppe, hatte schon 2020 verkündet, sie werde keine Einkaufszentren mehr bauen. Vorstandschef Alexander Otto sagte, man sehe dafür keinen zusätzlichen Bedarf mehr. Denn wegen Covid hatte sich viel Handelsgeschäft ins Internet verlagert. René Benko dagegen tut so, als sei die Signa unangreifbar. Als könnten ihr weder das Zinselend noch die Covid-Pandemie etwas anhaben. Stattdessen verbreitet er intern wie extern die Erzählung, die Signa werde aus der Krise gestärkt hervorgehen. Denn während die Konkurrenten abstürzten, sei man selbst dank langfristiger Finanzierungen und eines angeblich hohen Eigenkapitalanteils geschützt. Noch im September 2022 verspricht Benko seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf den Signa Days in einem Tiroler Luxushotel, man werde jetzt umso schneller wachsen. Ihre Ziele für 2030 werde die Signa bereits 2027 erreichen, trotz und wegen der Immobilienkrise. Seine Beschäftigten feiern Benko für seine Worte. Die Party, von der auch Sie dank hoher Gehälter, Boni und Wertsteigerungen der Mitarbeiteraktien profitierten, soll trotz der Zinswende einfach weitergehen. Alle wollen weiter Kasse machen. Die Mitarbeiter, die Berater und Anwälte, die 6- bis 7-stellige Summen jährlich verdienten. Die Gesellschafter, die bisher von satten Dividenden profitiert hatten, sowie die gut bis spektakulär bezahlten Geschäftsführer der einzelnen Signa-Sparten. Und natürlich der Gründer selbst, René Benko, der auch ohne Amt dem Konzern die Richtung vorgab. Spektakulärer hat kaum je ein Unternehmer geirrt. Entweder litt Benko damals schon unter Realitätsverlust, oder aber er flog einfach weiter auf seinem Kurs, weil es für eine Umkehr schon zu spät war. Denn tatsächlich ging der Signa langsam der Treibstoff aus, mit dem sie ihren raketenhaften Aufstieg finanziert hatte. Das Geld. Auch hier spielte die EZB der Christine Lagarde eine wichtige Rolle, genauer gesagt die dort angesiedelte Bankenaufsicht. Single Supervisory Mechanism, kurz SSM genannt. Das Gremium an der SSM-Spitze, das in der Regel von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt tagt und diskutiert, besteht aus Vertretern der EZB und den Chefs der nationalen Finanzaufsichtsbehörden, wie der Bundesanstalt für Finanzierungsdienstleistungsaufsicht, BaFin. Eingerichtet nach der Finanzkrise von 2008-2009 ist das Ziel der SSM klar definiert, die Solidität der Banken zu überwachen. Ein zweites 2008 soll so verhindert werden, als nur Billionenzahlungen der Staaten weltweit die Banken und damit das Schmiermittel der Weltwirtschaft vor der Pleite retteten. Es gilt, Risiken auszuschalten. Und die fanden sich 2022 vor allem im Immobiliensektor.